Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, mein Bester, guten Tag. Was hast du da mitgebracht? Ein Zettel. Weniger ist mehr. Ja, genau. Thema heute, weniger ist mehr. Weniger ist mehr, genau. Und das ist eine Überschrift, die ich schon ganz oft verwendet habe. Und zwar fast immer im Zusammenhang mit Kleinwagen. Okay. Ja, und es also gab ja mal das Thema Kleinwagen eigentlich. Kleinwagen haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Wir haben immer mal wieder Kleinwagen dazwischen gehabt, ja. Aber so explizit über Kleinwagen. Ich weiß gar nicht, was explizit. Siehst du, nee, der Produzent sagt nein. Ah, na gut, dann naja, aber lohnt es ja da wirklich mal einen Blick drauf zu werfen. Also wir werden jetzt sicherlich nicht in die Geschichte der Kleinwagen mit diesen ganzen Gehhilfen. Gogomobil. Ja, genau. Und Isetta und wie die alle hießen. Obwohl Isetta war ja mein überhaupt das allererste Kraftfahrzeug, auf dem oder in dem ich befördert worden bin. Ach geil. Als Täufling. Ach, wie schön. Ja. So, da musst du jetzt so ein Microlino kaufen. Ja, genau. Der sieht ja so ähnlich aus wie eine Isetta. Die Isetta war ja von BMW nur in Lizenz gebaut, von ISO. Ja. Ja, die italienische Firma ISO. Na, was heißt Lizenz? Hatten die nicht versäumt, sich das schützen zu lassen oder sowas? Weil es gab doch jede Menge Isetta-Nachbauten, oder? Naja, das waren Kleinwagen. Aber die durften eben, die hießen ja dann anders. Ja? Die hießen dann Heinkel, oder so. Die sahen zwar alle. Und heute, nach, weiß ich nicht, fast 80 Jahren, sagen die Leute zu all diesen Autos, wo vorne die Tür aufgeht, ja Isetta. Ja, ne? Genau. Wobei, also aus heutiger Sicht ist ja so ein Klein- oder sogar Kleinstwagen eigentlich das Mittel der Wahl. Also für in der Stadt, ja klar. Ich meine, du sitzt sowieso höchstens mit zwei Leuten drin. Also smart. Ja, Smart ist das ideale Fahrzeug. Und da kommen wir wieder zu der Überschrift, weniger ist mehr. Ja, als Smart damals 1998 an den Markt ging. 98? Ja. Alter. Das dauert jetzt noch 5 Jahre, dann ist der Smart auch schon ein H-Kennzeichen-Auto. Ja? Die ersten. Wenn die dann überhaupt noch fahren. Oh, du. Meiner ist, glaube ich, 2002. Ja. Also 20 Jahre. Ja, aber das sind ja so Motorradmotoren da drin und die haben ja nur die Hälfte, ne? Stimmt nicht. Die sind keine Motorradmotoren. Das sind schon richtige. Also die sind jetzt natürlich aus heutiger Sicht suboptimal, die Motoren. Aber das Interessante war, damals Smart ging ja an den Markt mit dem Slogan Reduce to the Max. Ja. Und vor allen Dingen gingen die an den Markt mit einem Mobilitätskonzept, ne? Ja. Und angepassten Autozügen als Idee und sowas, was wo ich heute immer noch denke, ja. Warum, wir könnten so viel weiter, wir waren schon mal viel weiter mit allem. Aber ich glaube, Holger, jetzt wo du sagst, wir haben das schon mal bei Omnibus irgendwann haben wir das mal mit gemacht. Sicherheit schon mal irgendwann, ja. Also pass auf, ich bin ja auch nur drauf gekommen, deswegen habe ich hier diesen Zettel geschrieben. Ja. Weil ja gerade in Brüssel, ja, bei der EU-Kommission, über die nächste Eskalationsstufe der Euro-Abgasnorm verhandelt wird. Okay. Ja, also im Augenblick. Was eskalieren die denn da noch raus? Naja. Also das NOx haben wir noch, wir haben noch Stickstoff. Naja, nee, also jetzt, das sind ja inzwischen, die haben ja immer alle das Problem, dann die schließlich und endlich festgelegten Werte überhaupt noch messen zu können. Ja? Ja. Also das war schon bei Euro 5 so und dann wurden die Messgeräte eben noch weiter verfeinert, um dann eben auch Euro 6 und jetzt sind wir ja bei Euro 6D inzwischen angekommen. Auch so eine Merkur, Euro 6D Temp. Ja, na, das war Temp, war temporär, weil es eben noch nicht in Kraft war. Da wurde das heißt, ich habe Euro 6, aber es heißt anders, sozusagen. Na, Euro 6 gibt es eben A, B, C, D, mindestens, ne? Ach so. Ja, und also die aktuellen jetzt, die Autos, die du heute neu kaufst, haben alle Euro 6D. Okay. Aber weil Temp hieß es nur, weil eben nationale Gesetzgeber schon gesagt haben, wir ziehen das schon vor. Die EU sagt, wir setzen D erst zum Zeitpunkt X ein. Okay, verstehe. Das heißt, ich habe ein Euro 6D, es heißt ja nur anders. Ja, also okay, die schärfste, dein Auto erfüllt die schärfste Abgasnorm, die wir jetzt im Augenblick, die wir heute, also heute ist der 26. November 2022, die eben jetzt gilt, nicht? Und die nächste Eskalationsstufe ist dann eben die Euro 7. Ob die dann auch noch A, B, C, D und so weiter kriegt, weiß kein Mensch. Da wird im Moment noch diskutiert. Also ich sehe da auch keine riesen Verbesserungssprünge mehr, denn das, was heute aus so einem Auto rauskommt hinten, Abgas, also die Schadstoffkonzentration im Automobilabgas eines Verbrennungsmotors, die ist zum Teil geringer, also sprich die Abgas ist sauberer als die Luft, die vorne angesaugt wird. Ach, das ist aber doch praktisch. Ja, also wir haben also, eigentlich fahrende Luftfilter, wir müssen ja, viel mehr Auto fahren. Ja, ja genau, super. Ja, ja, das wär's. Ja. Allerdings sind natürlich extrem... Dumm halt CO2. Genau, CO2 ist davon ja unbeeinträchtigt. Was ich nicht verstehe ist, wenn wir, also wenn es tatsächlich so ist, wie du behauptest, du kannst mir ja viel erzählen. Ja, ja. Also wenn es tatsächlich so ist, dass da praktisch nichts mehr rauskommt, also es ist eine rhetorische Frage. Nee, warum wird dann nicht einfach mal gesagt, so passt mal auf, Freunde, ihr dürft jetzt alle nicht mehr als, keine Ahnung, 5 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Also, naja. Weil wenn es um Reduktion geht, ist doch das Schlauste zu sagen, wir reduzieren jetzt erstmal den Input. Holger, du bist ein kluger oder? Kopf, also, du stellst immer genau die richtige Frage. Klar kannst du dann nicht mehr mit 2 Tonnen Fahrzeug durch die Gegend fahren. Pass auf, aber das ist ja dann nicht mein Problem. Doch, ist mein Problem, weil ich ein 2 Tonnen Fahrzeug habe. Nimm bitte jetzt nicht das Ergebnis meiner Überlegung schon vorweg. Entschuldigung. Ja? Pass auf, der Punkt ist eben sehr, also jetzt, wie gesagt, es wird diskutiert. Jetzt sagt die Autoindustrie, zur großen Überraschung aller, ja, das geht aber nicht, das würde ja viel zu teuer und das kriegen wir auch gar nicht hin. Das haben die auch beim Airbag gesagt. Das haben die immer gesagt. Haben die auch schon bei der Einführung 1992 vom G-Cut gesagt. Ja, genau. Ja, also wahrscheinlich beim, was haben sie beim Sicherheitsgurt? Gab es da bestimmt auch irgendwas, was die Autoindustrie dagegen hatte? Ja, oder ABS. Irgendwas war immer. Irgendwas war immer, genau. So. Jedenfalls, was aber unbestritten ist natürlich, nicht nur im Zusammenhang mit der Abgasreinigung, sondern auch, was die Fahrerassistenzsysteme betrifft, es treibt den Aufwand, der zum Bau eines Autos erforderlich ist, nach oben. Ja. Also kommt eben immer mehr rein, nicht? Also früher, weiß ich nicht, zu R4-Zeiten war eben, kam nach dem Motor kam Rohr und das mündete in einem Schalldämpfer und hinten noch ein kleines Endrohr und das war dann die Abgasanlage. Heute ist da eine Chemiefabrik. Ja, beim Dieselmotor, was da alles noch mit eingespritzt und ausgeblasen und abgelesen wird, ist also mega komplex, entsprechend fehleranfällig. Und last but not least teuer. Und zwar teuer unabhängig von der Größe des Autos. Du musst also. Stimmt, du hast immer dieselbe Technik da drin, ja. Also die ist dann vielleicht. Ja, ist wie beim Wohnmobil. Ist wie beim Wohnmobil. Ein kleines Wohnmobil ist, also ein großes Wohnmobil ist nicht so viel teurer als das gleiche Modell in 2 Meter kürzer oder so, ja. Ja, genau. Wenn du einmal diese ganze Gasanlage, Strom und Wasser und Tralala drin hast, dann ist es halt drin. Ob du da jetzt einen Meter mehr oder weniger Rohr hast, ist Schnurz. Genau. Und jetzt sagen die Autohersteller, also die Autoindustrie, jedenfalls die europäische, sagt, naja, also wenn wir tatsächlich Euro 7, so wie sie jetzt diskutiert wird, da kommt übrigens on top jetzt auch ein verschärfter Fokus auf Feinstaub gelegt, der aus Abrieb entsteht. Reifenabrieb und Reibelackabrieb. Ja, Bremsbeläge, okay. Genau, damit hat man dann ja quasi auch schon den Einstieg in eine, ich nenne es mal, Umweltdisziplinierung der Elektroautos gefunden. Denn die haben natürlich auch Abrieb, Reifenabrieb, auch einen geringen Bremsenabrieb. Nicht? Also der ist durch, je nachdem, wie stark die Rekuperation ist. Haben die überhaupt noch richtige Bremsen? Also ja, im Sinne von, ja. Also nicht, das ist nicht alles magnetisch. Da. Nee. Die haben noch ganz normale Reibbremsen. Die übrigens jetzt, war ganz interessant, letztens wurde der TÜV-Report vorgestellt und da waren Elektroautos auffällig, was die Bremsen betraf. Also die waren, man könnte jetzt sagen, verrostet, weil sie eben wenig benutzt werden. Ja, sicher. Was ja auch nahe liegt. Ja, würde ich auch erwarten. Eben. Ja. Das ist alles irgendwie bröcklig und ja. Ja, also gut. Also jedenfalls sehe ich so, nicht? Also dass die Euro 7, so wie sie jetzt diskutiert wird, die Abgasnorm, eben schon den Einstieg Ausstieg des Verbrennungsmotors des Elektroautos. Ja, also die werden ja damit diszipliniert. Ne? Klar, sie werden diszipliniert, aber was sie halt auch machen, ist, wenn die Autoindustrie wirklich sagt, das ist nicht mehr leistbar, dann gibt es einen einzigen Weg, es doch zu leisten, und das ist, sich einen neuen Antrieb zu suchen, genau. Also den Verbrenner rauszuschmeißen. Ich glaube, die Diskussion ist inzwischen jetzt müßig, weil ja der Ausstieg aus dem Verbrenner ist ja de facto beschlossen. Nicht? Also irgendwann in 10 Jahren werden keine neuen mehr zugelassen oder gebaut. Gucken wir mal, ob da nicht dann vielleicht der politische Zeitgeist sich wieder irgendwie dreht. Wir gucken ja heute. Es hat keinen Verfassungsrang, und solange es keinen Verfassungsrang hat, glaube ich denen wenig. Ja. Sagen wir mal so. Ja, und selbst die Schuldenbremse mit Verfassungsrang, selbst die unterlaufen wir seit Jahren. Na, da gibt es eben Schattenhaushalte, vielleicht gibt es ja dann auch Schattenverbrenner, wer weiß. So, pass auf, und jetzt ist die Geschichte eben mit dem Aufwand, der betrieben wird, um die zukünftigen Zulassungsvoraussetzungen zu erfüllen, sowohl Abgasreinigung als auch Fahrerassistenzsysteme, autonomes Fahren etc., würde eben den Aufwand so weit nach oben treiben, den finanziellen Aufwand, dass Kleinwagen im Sinne von preiswerter Minimalmotorisierung Toyota Yaris. Ja, sowas. Oder dein Ford Fiesta. Ja. Dass die eben genauso teuer werden wie die nächstgrößere Klasse, also C-Segment, Golfklasse. Die werden dann genauso. Und deswegen, und das ist jetzt bereits so, kann man die gar nicht mehr kaufen. Ja, du kannst also heute schon nicht mehr kaufen. Opel Adam, Opel Karl, den VW Up kannst du auch nicht mehr bestellen mit seinen. Ford Ka, wahrscheinlich. Ford Ka, den gibt's auch nicht mehr. Okay. Der Fiesta läuft jetzt auch aus. Über den Polo denkt man auch nach. Der Fiesta, der Polo. Also ich meine, das ist doch Schüttware. Also die kann man doch nicht auslaufen doch lassen. Krass. Renault Twingo. Warum elektrifizieren die nicht? Ja, die kleine Elektroautos sind ja ähnlich wie dein Wohnmobilbeispiel auch. Da gibt's auch so eine Minimalausstattung, die auch ein kleines Auto haben muss. Ja. Das teure sind die Akkus. Ja. Und Reichweite wollen sie auch mit einem kleinen Elektroauto haben. Also die wären auch relativ zu teuer. Ja, das heißt, der Fiat 500 wird irgendwann nochmal ein Verkaufsschlager, weil der einzige kleine Elektrowagen ist? Ja, genau. So kann man sagen. Also den gibt's ja auch nur noch als Elektroversion. Ja. Ach, echt? Ja. Also entweder jetzt oder demnächst. Also der Verbrenner soll da eingestellt werden. Ja, krass. Ja gut, die haben Reichweite genug für das Ding. Also ja. Naja gut, aber du als Kleinwagen, du fährst ja auch mit einem Verbrenner-Kleinwagen jetzt hier nicht Hamburg-Lissabon nonstop. Einfach zu unkomfortabel. Ja, das macht ja sowieso niemand. Aber das ist halt des Deutschen. Der Deutsche hat halt Reichweitenangst. So, die haben wir halt und damit müssen wir halt irgendwie leben. Da kann man sich lange lustig drüber machen, mache ich ja auch. Aber es ist nun mal vorhanden. Und na, wenn gut, du nicht ein Auto dem da hinstellst, mit dem er 300 Kilometer weit kommt, kriegt der Angst. Und die Autos, die Elektroautos, die man heute kaufen kann, sind alle groß. Ja, riesengroß. Und entsprechend teuer. Ja. Schwer natürlich, weil sie riesige Akkus transportieren. Ja, ja. Die Akkus machen die ganze Sache teuer. Und wenn man jetzt ein kleines Auto, was vielleicht nicht 20 Kilowattstunden auf 100 braucht, sondern eben nur 15, ja, auch die brauchen eine Menge Akku. Und so ein Akku kostet einfach Geld. Der ist richtig teuer. Ja. Und aus diesem kühlen Grunde werden wir in Zukunft, also jetzt in der näheren Zukunft, wenn die Euro 7 dann irgendwann mal, das 2025 der Fall, es quasi verhindert, dass kleine Autos als Verbrenner noch gefahren werden können und es auch keine kleinen Elektroautos gibt, aus den eben genannten Gründen, wird es eine weitere Verfettung der deutschen Autoflotte geben. Wie wird denn, ich frage mich gerade, wie wird denn das Abgas gemessen? Also da gibt Grenzwerte. Ja, aber auf den Kilometer, auf den Liter Sprit. Nee, auf Kilometer, pro Kilometer. Aber wenn ich jetzt ein Fahrzeug baue, das nur noch die Hälfte Benzin verbraucht, dann habe ich pro Kilometer doch auch andere Abgaswerte. Achso, nee, warte mal. Kilometer ist CO2, muss ich mich korrigieren. Und das andere ist pro Rauminhalt. Also hast so und so viel Prozent von irgendeinem Schadstoff. Also es ist ein Prozentwert. Das heißt, selbst wenn ich nur 2 Liter verbrauche, ist mein Abgaswert scheiße. Genau. Und jetzt hier. Aber so das ist doch vollkommen hirnlos. Also ich bin ja der Erste, ich bin der Erste, der eine Flasche Champagner aufmacht, wenn es keine Verbrenner mehr gibt. Das wissen wir ja. Ja, ja. Aber das ist ja komplett hirnrissig. Holger, pass auf, man muss sauber trennen. Die große Diskussion, die im Moment ist, also die alles überwölbende, ist ja der Klimawandel und der CO2-Ausstoß. Ja. Nur der CO2-Ausstoß hat nichts mit der Euronorm zu tun. Okay. Ja, der hat nichts mit der Euronorm zu tun. Also da gibt es dann Abteilungen, die nicht miteinander reden. Es gibt dann vielleicht einen Flottenverbrauch. Ja, oder es gibt vielleicht natürlich auch in der Abgasnorm eine Vorgabe, dass man den CO2-Ausstoß damit drin hat. Aber der ist nicht begrenzt. Du kannst also theoretisch so viel CO2 emittieren, wie du willst. Musst unter Umständen dann eben eine Strafe dafür bezahlen oder zahlst mehr Steuern. Ja. Aber grundsätzlich darfst du so viel CO2 emittieren, wie du bezahlen kannst. Ne? So, und den Flottenverbrauch, den kriegst du ja auch runter. Du brauchst ja nur ein Elektroauto in der Flotte haben, dann können die anderen ja mehr. Das betrifft den Hersteller. Nicht? Genau. Aber der normale Endverbraucher, der das alles aus seiner Firma oder aus seinem Portemonnaie bezahlt, der wird zum einen besteuert auf Basis des CO2-Ausstoßes bei neueren Autos und bei älteren Autos, also bei Oldtimer auch nicht, die haben ja eine Pauschalsteuer, aber eben alte Autos, die noch keine Oldtimer sind. Gibt es eigentlich noch? Gibt es noch rote Plaketten? Die gibt es noch, aber die kann man nicht sinnvoll einsetzen. Ne? Ja. Es gibt eben keine Umweltzone, die es noch gestattet. Und die Kfz-Steuer wird auch bei alten Autos nur, bei neueren Autos auch zusammen mit dem CO2-Ausstoß eben anhand des Schadstoffausstoßes festgemacht. Ja, also wenn du jetzt ein Abteilung A redet nicht mit Abteilung B, also die machen eigentlich machen die beide das Gleiche. Nein, sie aber, sind im, oder die wollen das, sagen wir, die wollen das pro Umwelt unterwegs. Genau, sie wollen das Gleiche. Ja. Nein, nicht das Gleiche. Arbeiten aber nicht zusammen. Ja. Na doch, wir wollen, dass weniger Scheiße da hinten rauskommt. Das stimmt. So, genau. Wir wollen, dass da weniger Scheiße rauskommt. Die einen wollen, dass weniger CO2 rauskommt, die anderen wollen, dass weniger NOx rauskommt. Genau. So, und wenn man aber anstatt mal miteinander zu reden, dann würden die ja darauf kommen, dass sowohl weniger CO2 als auch weniger NOx rauskäme, wenn wir verbieten würden, dass Autos mehr als einen Liter verbrauchen oder sowas. Naja, dann würde vielleicht absolut weniger raus. Ja. Nicht, aber grundsätzlich, also jetzt rein von der Thermodynamik, sind es zwei sich widersprechende Kurven. Nicht? Du hast also, NOx emittierst, kommt mehr CO2. Ja, ja. Und wenn du weniger CO2, also irgendein Magermixmotor, der wenig verbraucht, klar, ja, dann läuft er natürlich mager und emittiert mehr NOx. Aber in der Summe halt nicht, weil er ja nur noch einen Liter Grund, also der hat ja nur noch einen Liter Input. Also ich, ob ich verstehst du, was ich meine? Pass auf, wenn ich fünf Input mache, kriege ich auch fünf raus. Ich sag's mal ganz einfach, wer so ein Porsche Cayenne Turbo fährt mit V8, ja, da mit Euro 6, ja, da kommt eigentlich nur Maiglöckchen hinten raus, ja, aber ganz viel. Ja. Ja? Also ja, und CO2 ohne Ende, weil der natürlich das ganze Gewicht, ne, ganz das ist halt viel, ganz viel. So, na gut, aber was ist das bekloppt, ey. So und die Abgasgesetzgebung, die EU da jetzt weitertreibt, ja, die ist eben dazu angetan, A, kleine Autos mit Verbrennungsmotor aus dem Markt zu drücken. Ja. Ja. Und B natürlich hier die damit gleich die Verfettung der Autoflotte, ja, also die SUV-Sierung weiter vorzutreiben. Nicht nur das macht natürlich, was das macht ist, und das passiert ja immer, das macht Nischen auf für kleinere Hersteller, die dann eben wirklich den Kleinwagen, also den Verbrenner-Kleinwagen durch Elektrofahrzeuge ersetzen können. Und das sind dann tatsächlich solche Sachen wie der Microlino, also dieser Isetta. Genau. Elektro-Isetta. Oder aber eben macht auch, öffnet dann auch den Weg für chinesische Hersteller, die natürlich ganz unter ganz anderen Bedingungen produzieren als europäische Autohersteller. Gibt es Kleinwagen aus China für bei uns auf dem Markt? Nee, noch nicht. Ja. Noch nicht. Aber die kratzen alle an der Tür, nicht? Ja gut, aber die Nische, die können wir auch mit europäischen Herstellern füllen. Also wie gesagt, Microlino ist da. Was gibt's denn noch? Es gab noch einen kleinen, den weiß ich jetzt nicht mehr. Der Carver aus Holland. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Dieser Kabinenroller. Naja, gut, aber ob die jetzt die heutigen Kleinwagen, also Fiesta, Polo und Co. Ersetzen können, also der Microlino ganz sicher nicht. Naja gut, der hat aber immerhin Platz, dass du das eine Kind zur Schule fahren kannst. Gut, mit der Carver jetzt nicht. Ja. Das ist, also selbst wenn man in einer Großstadt wohnt, also ich bin ja nur ein Smart-Treiber. Ja. Ich habe also mindestens einmal in der Woche das Problem, dass die Kiste eben wirklich zu klein ist. Ja. Aber eben nur einmal in der Woche, das geht schon. Und vor allen Dingen diese Probleme haben wir ja auch nur, weil wir an einen Lebenswandel gewöhnt sind, in dem größere Fahrzeuge verfügbar sind. Das ist so ein bisschen wie, weiß ich, wenn du auf dem Land wohnst und wenn du in der Stadt wohnst. Wenn du in der Stadt wohnst, zum Supermarkt gehst, kaufst du 1 Liter Milch. Wenn du auf dem Land wohnst, zum Supermarkt gehst, kaufst du 10 Liter Milch. Also man gewöhnt sich ja auch so dann irgendwann den Bedingungen entsprechend ein anderes Verhalten an. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir uns einfach auch dann bezogen auf Kleinwagen und die Anwendungsfälle für Kleinwagen ein anderes Verhalten angewöhnen mit der Zeit. Das Problem ist halt nur, Umlernen dauert meistens ziemlich lange. Naja, man muss wahrscheinlich mit sanftem Druck in eine Richtung gedrückt werden. Nicht? Auf jeden Fall steht eins fest aus meiner heutigen Sicht, eine Euro 8 wird es nicht mehr geben. Ja, also die nächste? Doch wird es geben. Das ist der Elektrowagen mit Nullabrieb. Ach so, ja genau. Also da kannst du dann noch ansetzen. Wie ich vorhin also gesagt ist, habe. Du musst ja, du hast ja immer noch ein Problem. Was ja im Moment funktioniert ist, das sagst du ja auch immer, Autos altern politisch. Und das funktioniert ja gerade. Ich kann mich an eine legendäre, das war mal ein Interview mit Angela Merkel vor vielen, vielen Jahren. Da hat Angela Merkel gesagt, dass es unter anderem ein Problem für den Industriestandort Deutschland wäre, dass die deutsche Fahrzeugflotte über 9 Jahre alt sei im Schnitt. Jetzt ist er noch älter im Moment. Und das geht halt nicht. Ne? Also du musst das Ding halt am Laufen halten. Das muss halt immer weiter, die brauchen Wachstum. Und das geht halt nur, wenn die alten Autos verschwinden. Das heißt, du musst auch, wenn Volkswagen nur noch Elektroautos herstellt, muss Volkswagen irgendwie in die Lage versetzt werden, weiter Fahrzeuge abzusetzen. Naja, nun ist aber der deutsche Markt und der deutsche Gesetzgeber ist nun mal nur für den deutschen Markt. Ja, aber das funktioniert ja europaweit, funktioniert es ja genauso letztlich. Also gut. Und sie werden auch die Elektroautos politisch altern lassen müssen. Das werden sie machen müssen, ansonsten fahren wir mit unseren, die gehen ja nicht kaputt. Ja, ja. Wenn du die Karosserie pflegst, dann fährst du mit der Antriebstechnik, die ganzen Elektroautohersteller stellen gerade fest, scheiße, die Batterien halten doppelt so lange, wie wir eigentlich gedacht haben. Auf einmal fahren hier nur noch 30 Jahre alte Elektroautos mit 20 Jahre alten Batterien rum. Ja, dann brauchen sie doch bloß in Cupertino anzurufen und sagen, Jungs, wie macht ihr denn das eigentlich mit eurer Akkukapazitätsbegrenzung over the air? Ja, das muss doch gehen. Och, wir sind gehackt worden. Alle Autos fahren nicht mehr. Ja. Ihr müsst euch neue kaufen. Genau, ja. Wir haben jetzt bloß noch eine Reichweite von 22 Kilometern. Aber irgendwie sowas wird kommen. Es wird ein Euro 8 geben. Vielleicht heißt es anders, weil es nicht mehr auf Verbrenner sich bezieht. Genau. Aber es wird da was geben, da würde ich drauf wetten. Kurz vor der Einführung der Euro 8 wird dann das Akkukapazitätsbegrenzungsgesetz verabschiedet. Genau. Ja? Und dann Euro 8 baut darauf aus. Du willst übrigens, weil du sahst so aus, als hättest du den noch nie gesehen, den Carver aus Holland, den willst du dir mal angucken. Das ist, ich bin mit einem Carver gefahren. Echt? Ja, aber ich beneide dich darum, weil ich denke die ganze Zeit, aber nicht sehen. Es gab mal einen Carver von Chrysler, der hieß Carver. Ach so. Ja, und der war so wie so ein Lotus Super 7, aber. Ach so, nein, nee, aus Holland, das ist ein richtiger Kabinenroller. Ein Rad vorne, zwei Räder hinten mit so einer, auch diese Neigungsdienste, ja, die auch in diesen Vespa-Rollern. Ja, aber so war der Chrysler Carver auch. Ne? Ach, okay. Ja, aber der war mehr so als Racer ausgelegt. Okay. Ne? Also offen so mit so wie ein Lotus Super 7, ganz leicht, aber mit einem richtigen Motor. Dann, also gut. Und dieses Holland-Ding, also ich kenne einen, der fährt so einen, ist unfassbar begeistert davon. Er lebt allerdings auch in Holland und da kann man mit solchen Sachen wahrscheinlich ein bisschen besser fahren als in Deutschland. Weil hier wirst du dann von SUVs überfahren. Ja, beim Rückwärtsrangieren platt gemacht. So viel dazu, Holger. Keine Kleinwagen mehr. Ja. Alter. Stimmt, es fängt jetzt auch schon an, dass erste zumindest so Kommunalpolitiker darüber anfangen zu diskutieren, Parkplätze größer zu machen, weil die Autos zu groß werden. Ne? Genau. Wahnsinn, genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe übrigens, aber Parkplätze fällt mir noch ein. Wir hatten wir auch mal darüber gesprochen, ich würde ja meinen Bus gerne nicht auf dem öffentlichen Straßenland abstellen, weil ich den nicht so oft benutze. Also ich habe den ja gekauft, als ich dachte, ich würde ihn öfter und du benutzen. Genau, und du als empathischer Mitmensch willst natürlich keinen öffentlichen Raum damit belegen. Ja, genau. Also ich bin bereit dafür zu bezahlen, irgendwo den Bus abzustellen. Es gibt ja bei mir in Tempelhof gibt's so einen Wohnmobilparkplatz. Da standen Leute um mich hin und gesagt, ja, wer macht das denn hier? Ja, bist du bei Grün Berlin. Da habe ich bei Grün Berlin angerufen. Sagst du, Wohnmobilstellplatz? Den Platz kennen wir. Da haben wir auch keine Warteliste, weil die zu lang wäre. Melden Sie sich einfach alle 2 Monate mal. Vielleicht haben Sie Glück und es ist jemand abgesprungen. Ja. Das ist der da am Flughafen, oder? Ja, genau, direkt am Flughafen. Eigentlich ein total, also 5 Minuten, für 8 Minuten. Für mich wäre es perfekt. Naja gut, aber also Platzbedarf hatten wir ja auch schon hier. Das wird ja immer verrückter. Ja, dann kannst du irgendwann nur noch riesige Autos fahren. Das heißt, die Parkplätze, die da sind, werden automatisch weniger, weil die Leute größere Autos. Ja. Meinst du denn? Vielleicht ist das auch. Nee, das ist nicht gewollt. Das ist zu viel Verschwörungstheorie. Da sitzt niemand in Brüssel und sagt, und damit kriegen wir dann ja auch weniger Autos in die Städte. Naja, aber trotzdem gibt's ja dann eben lokal oder hier in den Bezirken immer das Bestreben, den zur Verfügung stehenden legalen Parkraum zu verknappen. Ja. Aus jetzt nachvollziehbaren Gründen. Jetzt verknappt er sich von alleine, da kann sich dann irgendwie der Bezirksverordnete kann sich dann um andere Dinge kümmern. Ja, so kann man es, glaube ich, sehen, ja. Abgasgesetzgebung mit Nebenwirkungen. Andreas Kessler, vielen Dank. Ciao. Der Omnibus nähert sich seiner Endstation. Ende 2022 wird Holgi aussteigen. Andreas will aber weiterfahren. Ob das klappt und wie es dann weitergeht, entscheidet sich noch im Dezember. Einstweilen vielen Dank für eure Unterstützung, ohne die der Bus schon längst nicht mehr gefahren wäre. Und natürlich darf nicht fehlen die Liste derjenigen, die uns besonders viel in den Hut geworfen haben. Sebastian Busse. Ist eine kurze Liste.